Es waren wenige Minuten Wegs vom Berghof hinunter zum Häuschen mit der weinumkränzten Haustür. Die Person, die ihnen öffnete, war ein halbwüchsiger Knabe in einer Art von Livree, gestreifter Jacke und Gamaschen, ein Dienerchen, kurz geschoren und rotbackig. Ihn fragten sie nach Herrn Professor Nafta und prägten ihm, da sie mit Karten nicht ausgestattet waren, ihren Namen ein, die er Herrn Nafta, er gebrauchte keinen Titel, zu nennen ging. Die Eintretenden empfingen Nafta in Schleifenschuhen auf moosgrünem Teppich stehend. Beide Vettern waren überrascht durch den Luxus des zweifenstrigen Arbeitszimmers, das sie aufgenommen hatte, ja geblendet durch Überraschung. Denn die Dürftigkeit des Häuschens, seiner Treppe, seines armseligen Korridors ließ dergleichen nicht entfernt erwarten und verlieh der Eleganz von Naftas Einrichtung durch Kontrastwirkung etwas Märchenhaftes, was sie an und für sich kaum besaß und auch in den Augen Hans Castorps und Joachim Ziemsens nicht besessen hätte. Immerhin, sie war fein, ja glänzend, und zwar so, dass sie trotz Schreibtisch und Bücherschränken den Charakter des Herrenzimmers eigentlich nicht wahrte. Es war zu viel Seide darin, weinrote, purpurrote Seide. Die Vorhänge, die die schlechten Türen verbargen, waren daraus, die Fensterüberfälle und ebenso die Bezüge der Möbelgruppe, die an einer Schmalseite, der zweiten Tür gegenüber, vor einem die Wand fast ganz bespannenden Gobelin angeordnet war. In dem Winkel links von der Sofagruppe war ein Kunstwerk zu sehen, eine große, auf rot verkleidetem Sockel erhöhte, bemalte Holzplastik, etwas innig Schreckhaftes, eine Pietà, einfältig und wirkungsvoll bis zum Grotesken. »Was haben Sie denn da?« sagte Hans Castorp leise, »das ist ja schrecklich gut. Hat man je so ein Leiden gesehen?« »Etwas Altes, natürlich.« 14. Jahrhundert«, antwortete Nafta, »wahrscheinlich rheinischer Herkunft. Es macht Ihnen Eindruck.« »Enormen«, sagte Hans Castorp, »das kann seinen Eindruck auf den Beschauer denn doch wohl gar nicht verfehlen. Ich hätte nicht gedacht, dass etwas zugleich so hässlich, entschuldigen Sie, und so schön sein könnte. Wie hieß der Künstler denn wohl?« Nafta zuckte die Achseln. »Was liegt daran?« sagte er. »Wir sollten danach nicht fragen, da man auch damals, als es entstand, nicht danach fragte. Das hat keinen Wunder wie individuellen Monsieur zum Autor. Es ist anonym und gemeinsam. Es ist übrigens sehr vorgeschrittenes Mittelalter. Gotik, signum mortificationis. Erst der gotische Geschmack ist der eigentlich pessimistisch-asketische. Sie werden die Schrift Innozenz des Dritten, De Miseria Humanae Conditionis, nicht kennen. Ein äußerst witziges Stück Literatur. Sie stammt vom Ende des 12. Jahrhunderts. Aber erst diese Kunst liefert die Illustrationen dazu.« »Herr Nafta«, sagte Hans Castorp nach einem Aufseufzen, »mich interessiert jedes Wort von dem, was Sie da hervorheben. Signum mortificationis, sagten Sie, das werde ich mir merken. Vorher sagten Sie etwas von anonym und gemeinsam, was auch der Mühe wert scheint, darüber nachzudenken. Sie vermuten leider richtig, dass ich die Schrift des Papstes, ich nehme an, dass Innozenz der Dritte ein Papst war, nicht kenne. Ich besitze das Buch«, antwortete Nafta mit dem Kopf nach einem der Schränke weisend. »Es steht Ihnen zur Verfügung. Aber wollen wir uns nicht setzen, Sie sehen die Pietà auch vom Sofa aus. Eben kommt unser kleines Vespermahl.« Es war das Dienerchen, das Tee brachte, dazu einen hübschen silberbeschlagenen Korb, worin in Stücke geschnittener Baumkuchen lag. Hinter ihm aber durch die offene Tür, wer trat beschwingten Schrittes mit »Zappalot, accidenti« und feinem Lächeln herein? Das war Herr Settembrini, wohnhaft eine Treppe höher, der sich einfand, in der Absicht, den Herren Gesellschaft zu leisten. Durch sein Fensterchen, sagte er, habe er die Vettern kommen sehen und rasch noch eine enzyklopädische Seite heruntergeschrieben, die er eben unter der Feder gehabt, um sich dann ebenfalls hier zu Gaste zu bitten. Das hinderte nicht, dass Hans Castorp von seinem Kommen sehr deutlich einen doppelten Eindruck gewann. Erstens, so empfand er, stellte Herr Settembrini sich ein, um ihn und Joachim, oder eigentlich kurzweg ihn, nicht mit dem hässlichen kleinen Naphta allein zu lassen, sondern durch seine Anwesenheit ein pädagogisches Gegengewicht zu schaffen. Und zweitens war klar ersichtlich, dass er gar nichts dagegen hatte, sondern die Gelegenheit erst recht gern benutzte, den Aufenthalt in seinem Dach auf eine Weile mit dem in Naphtas seidenfeinem Zimmer zu vertauschen und einen wohlservierten Tee einzunehmen. Das Gespräch fuhr noch fort, sich mit der Pieta zu beschäftigen, da Hans Castorp mit Blick und Wort an dem Gegenstand festhielt, wobei er sich an Herrn Settembrini wandte und diesen gleichsam mit dem Kunstwerk in kritischen Kontakt zu setzen suchte, während ja der Abscheu des Humanisten gegen diesen Zimmerschmuck deutlich genug in der Miene zu lesen war, mit der er sich danach umwandte, denn er hatte sich mit dem Rücken gegen jenen Winkel gesetzt. Zu höflich, um alles zu sagen, was er dachte, beschränkte er sich darauf, Fehlerhaftigkeiten in den Verhältnissen und den Körperformen der Gruppe zu beanstanden, Verstöße gegen die Naturwahrheit, die weit entfernt seien, rührend auf ihn zu wirken, da sie nicht frühzeitig im Unvermögen, sondern bösem Willen, einem grundfeindlichen Prinzip entspringen, worin Naphta ihm boshaft zustimmte. Gewiss, von technischem Ungeschick könne nicht entfernt die Rede sein. Es handelt sich um bewusste Emanzipation des Geistes vom Natürlichen, dessen Verächtlichkeit durch die Verweigerung jeder Demut davor religiös verkündet werde. Als aber Settembrini die Vernachlässigung der Natur und ihres Studiums für menschlich abwegig erklärte und gegen die absurde Formlosigkeit, der das Mittelalter und die ihm nachahmenden Epochen gefrönt hätten, das griechisch-römische Erbe, den Klassizismus, Form, Schönheit, Vernunft und Natur, fromme Heiterkeit, die allein die Sache des Menschen zu fördern berufen seien, in prallen Worten zu erheben begann, mischte Hans Castorp sich ein und fragte, was denn aber bei solcher Bewandtnis mit Plotinus los sei, der sich nachweislich seines Körpers geschämt, und mit Voltaire, der im Namen der Vernunft gegen das skandalöse Erdbeben von Lissabon revoltiert habe. Absurd? Das sei auch absurd gewesen, aber wenn man alles recht überlege, so könne man seiner Ansicht nach das Absurde recht wohl als das geistig Ehrenhafte bezeichnen. Und die absurde Naturfeindschaft der gutischen Kunst sei am Ende ebenso ehrenhaft gewesen wie das Gebaren der Plotinus und Voltaire. Denn es drücke sich dieselbe Emanzipation von Fatum und Faktum darin aus, derselbe unknechtische Stolz, der sich weigere, vor der dummen Macht, nämlich vor der Natur, abzudanken. Naphta brach in Lachen aus, das in Husten endigte. Settembrini sagte vornehm, »Sie schädigen unseren Wirt, indem sie so witzig sind, und erweisen sich also undankbar für dies köstliche Gebäck. Ist Dankbarkeit überhaupt Ihre Sache? Wobei ich voraussetze, dass Dankbarkeit darin besteht, von empfangenen Geschenken einen guten Gebrauch zu machen.« Da Hans Castorp sich schämte, setzte er charmant hinzu, »Man kennt Sie als Schalk, Ingenieur. Ihre Art, das Gute freundschaftlich zu necken, lässt mich keineswegs an Ihrer Liebe zu ihm verzweifeln. Sie wissen selbstverständlich, dass nur diejenige Auflehnung des Geistes gegen das Natürliche ehrenhaft zu nennen ist, die die Würde und Schönheit des Menschen im Auge hat. Nicht diejenige, welche, wenn sie eine Entwürdigung und Erniedrigung nicht bezweckt, sie doch jedenfalls nach sich zieht. Sie wissen auch, welche entmenschte Gräuel, welche mordgierige Unduldsamkeit die Epoche, der das Artefakt da hinter mir sein Dasein verdankt, gezeitigt hat. Sie sind weit entfernt, Schwert und Scheiterhaufen als Instrumente der Menschenliebe anzuerkennen. In deren Dienst dagegen, äußerte Naphta, arbeitete die Maschinerie, mit der der Konvent die Welt von schlechten Bürgern reinigte. Alle Kirchenstrafen, auch der Scheiterhaufen, auch die Exkommunikation, wurden verhängt, um die Seele vor ewiger Verdammnis zu retten, was man von der Vertilgungslust der Jakobiner nicht sagen kann. Ich erlaube mir zu bemerken, dass jede Pein- und Blutjustiz, die nicht dem Glauben an ein Jenseits entspringt, viehischer Unsinn ist. Und was die Entwürdigung des Menschen betrifft, so fällt ihre Geschichte exakt mit der des bürgerlichen Geistes zusammen. Angefangen mit der neuen Astronomie, die aus dem Zentrum des Alls, dem erlauchten Schauplatz, wo Gott und Teufel um den Besitz des beiderseits heiß begehrten Geschöpfes kämpften, einen gleichgültigen kleinen Wandelstern machte. Und der großartigen kosmischen Stellung des Menschen, auf der übrigens die Astrologie beruhte, vorderhand ein Ende bereitete. Vorderhand? Herrn Settembrinis Miene hatte, wie er es lauernd fragte, selber etwas von der eines Ketzerrichters und Inquisitors, der darauf wartet, dass der Aussagende sich im unzweifelhaft Sträflichen verfange. Allerdings für ein paar hundert Jahre, bestätigte Nafka kalt. Die Wissenschaft wird sich philosophisch genötigt sehen, die Erde in alle Würden wieder einzusetzen, die das kirchliche Dogma ihr wahren wollte. Wie philosophisch genötigt sehen? Welche Art von Voluntarismus spricht aus Ihnen? Und die voraussetzungslose Forschung, die reine Erkenntnis, die Wahrheit, mein Herr, die mit der Freiheit so innig verbunden ist und deren Blutzeugen, aus denen Sie Beleidiger der Erde machen wollen, diesem Stern vielmehr zur ewigen Zierde gereichen? Herr Settembrini hatte eine gewaltige Art zu fragen. Er hatte ein Stück Baumkuchen zwischen den Fingern gehalten, während er sprach, legte es aber nun auf den Teller zurück, da er nach dieser Fragestellung nicht hineinbeißen mochte. Nafta erwiderte mit unangenehmer Ruhe, guter Freund, es gibt keine reine Erkenntnis. Die Rechtmäßigkeit der kirchlichen Wissenschaftslehre, die sich in Augustins Satz »Ich glaube, damit ich erkenne« zusammenfassen lässt, ist völlig unbestreitbar. Lassen wir die Theologie aus dem Spiel, wenn Sie wollen. Aber eine Humanität, die nicht anerkennt, dass in der Naturwissenschaft nicht wahr sein kann, was vor der Philosophie falsch ist, das ist keine Humanität. Die Argumentation des Heiligen Offiziums gegen Galilei lautete dahin, dass seine Sätze philosophisch absurd seien. Eine schlagendere Argumentation gibt es nicht. Die Argumente unseres armen großen Galilei haben sich als stichhaltiger erwiesen. Nein, lassen Sie uns ernsthaft reden, Professore. Beantworten Sie mir vor diesen beiden aufmerksamen jungen Leuten die Frage, glauben Sie an eine Wahrheit, an die objektive, die wissenschaftliche Wahrheit, der nachzustreben oberstes Gesetz aller Sittlichkeit ist und deren Triumphe über die Autorität, die Ruhmesgeschichte des Menschengeistes bilden? Hans Castorp und Joachim wandten die Köpfe von Settembrini zu Nafta, der erstere schneller als der andere. Nafta antwortete, ein solcher Triumph ist nicht möglich, denn die Autorität ist der Mensch, sein Interesse, seine Würde, sein Heil. Und zwischen ihr und der Wahrheit kann es keinen Widerstreit geben. Sie fallen zusammen. Die Wahrheit wäre demnach wahr ist, was dem Menschen frommt. In ihm ist die Natur zusammengefasst. In aller Natur ist nur er geschaffen und alle Natur nur für ihn. Er ist das Maß der Dinge und sein Heil das Kriterium der Wahrheit. Es ist kindisch zu meinen, die Kirche habe die Finsternis gegen das Licht verteidigt. Sie tat dreimal wohl daran, ein voraussetzungsloses Streben nach Erkenntnis der Dinge, das heißt ein solches, das sich der Rücksicht auf das Geistige, auf den Zweck der Heilserwerbung entschlägt, für strafbar zu erklären. Und was den Menschen in Finsternis geführt hat und immer tiefer führen wird, ist vielmehr die voraussetzungslose, die aphilosophische Naturwissenschaft. Sie lehren da einen Pragmatismus, erwiderte Settembrini, den Sie nur ins Politische zu übertragen brauchen, um seiner ganzen Verderblichkeit ansichtig zu werden. Gut, wahr und gerecht ist, was dem Staate frommt. Sein Heil, seine Würde, seine Macht ist das Kriterium des Sittlichen. Schön, damit ist jedem Verbrechen Tür und Tor geöffnet. Und die menschliche Wahrheit, die individuelle Gerechtigkeit, die Demokratie, Sie mögen sehen, wo Sie bleiben. »Ich bringe ein wenig Logik in Vorschlag«, versetzte Nafta. »Entweder Ptolemäus und die Scholastik behalten Recht und die Welt ist endlich, in Zeit und Raum, dann ist die Gottheit transzendent. Der Gegensatz von Gott und Welt bleibt aufrecht. Und auch der Mensch ist eine dualistische Existenz. Das Problem seiner Seele besteht in dem Widerstreit des Sinnlichen und des Übersinnlichen. Und alles Gesellschaftliche ist mit Abstand zweiten Rangs. Nur diesen Individualismus kann ich als konsequent anerkennen. Ich protestiere, rief Settembrini, indem er seine Teetasse dem Gastgeber mit ausgestreckten Armen entgegenhielt. Ich protestiere gegen die Unterstellung, dass der moderne Staat die Teufelsknechtschaft des Individuums bedeute. Die Errungenschaften, ich sage mit etymologischer Betonung, die Errungenschaften von Renaissance und Aufklärung, mein Herr, heißen Persönlichkeit, Menschenrecht, Freiheit. Die Zuhörer atmeten aus, denn sie hatten die Luft angehalten bei Herrn Settembrinis großer Replik. Dann aber wandten sich beide dem eben zurückgeschlagenen Interlokutor zu, Hans Castorp mit solchem Eifer, dass er den Ellbogen auf den Tisch und das Kinn in die Faust stützte, ungefähr wie beim Schweinchenzeichnen, und Herrn Naphta aus nächster Nähe gespannt ins Gesicht blickte. Dieser saß still und scharf, die mageren Hände im Schoß. Er sagte, ich suchte Logik in unser Gespräch einzuführen. Und Sie antworten mir mit Hochherzigkeiten, dass die Renaissance all das zur Welt gebracht hat, was man Liberalismus, Individualismus, humanistische Bürgerlichkeit nennt, war mir leidlich bekannt. Aber wenn Sie glauben, dass das Ergebnis künftiger Revolutionen Freiheit sein wird, so sind Sie im Irrtum. Das Prinzip der Freiheit hat sich in 500 Jahren erfüllt und überlebt. Zuletzt bedeutet es ein liebloses Missverstehen der Jugend zu glauben, sie finde ihre Lust in der Freiheit. Ihre tiefste Lust ist der Gehorsam. Joachim richtete sich gerade auf. Hans Castorp errötete. Herr Settembrini drehte erregt an seinem schönen Schnurrbart. Nein, fuhr Naphta fort, nicht Befreiung und Entfaltung des Ich sind das Geheimnis und das Gebot der Zeit. Was sie braucht, wonach sie verlangt, was sie sich schaffen wird, das ist der Terror. Er hatte das letzte Wort leiser als alles Vorhergehende gesprochen, ohne eine Körperbewegung, nur seine Brillengläser hatten kurz aufgeblitzt. Alle drei, die ihn hörten, waren zusammengezuckt, auch Settembrini, der sich aber bald lächelnd wieder fasste. »Und darf man sich erkundigen?« fragte er. »Wen oder was? Sie sehen, ich bin ganz Frage. Ich weiß nicht einmal, wie ich fragen soll. Wen oder was Sie sich als Träger dieses, ich wiederhole ungern das Wort, dieses Terrors denken?« Naphta saß still, scharf und blitzend. Er sagte, »Ich stehe zu Diensten.« Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich unsere Übereinstimmung voraussetze in der Annahme eines idealen Urzustandes der Menschheit, eines Zustandes der Staat und Gewaltlosigkeit, der unmittelbaren Gotteskindschaft, worin es weder Herrschaft noch Dienst gab, sondern Gleichheit, Brüderlichkeit, sittliche Vollkommenheit. Sehr gut, ich stimme zu, erklärte Settembrini. Ich glaube, dass wir noch ein weiteres Stück Weges Seite an Seite bleiben können, nämlich indem wir den Staat auf einen der Sünde Rechnung tragen, zum Schutz gegen das Unrecht geschlossenen Gesellschaftsvertrag zurückführen und darin den Ursprung der herrschaftlichen Gewalt erblicken. Benissimo, rief Settembrini, Gesellschaftsvertrag, das ist die Aufklärung, das ist Rousseau. Ich hätte nicht gedacht, ich bitte, unsere Wege scheiden sich hier. Aus der Tatsache, dass alle Herrschaft und Gewalt ursprünglich beim Volke war und dass dieses sein Recht an der Gesetzgebung und seine ganze Gewalt dem Staate, dem Fürsten, übertrug, folgert ihre Schule vor allem das revolutionäre Recht des Volkes vor dem Königtum. Wir dagegen, vielleicht nicht weniger revolutionär als Sie, haben daraus von jeher in erster Linie den Vorrang der Kirche vor dem weltlichen Staat gefolgert. Der Staat, mein Herr, ich weiß, wie Sie über den nationalen Staat denken. Über alles geht die Vaterlandsliebe und grenzenlose Ruhmesbegier. Das ist Virgil. Sie korrigieren ihn durch etwas liberalen Individualismus und das ist die Demokratie. Aber Ihr grundsätzliches Verhältnis zum Staat bleibt dadurch völlig unberührt. Dass seine Seele das Geld ist, ficht Sie offenbar nicht an oder wollen Sie es bestreiten? Die Väter der Kirche haben mein und dein verderbliche Worte und das Privateigentum Usurpation und Diebstahl genannt. Nun denn, alle diese wirtschaftlichen Grundsätze und Maßstäbe halten nach jahrhundertelanger Verschüttung ihrer Auferstehung in der modernen Bewegung des Kommunismus. Die Übereinstimmung ist vollkommen, bis hinein in den Sinn des Herrschaftsanspruchs, den die internationale Arbeit gegen das internationale Händler- und Spekulantentum erhebt. Das Weltproletariat, das heute die Humanität und die Kriterien des Gottesstaates der bürgerlich-kapitalistischen Verrottung entgegenstellt. Die Diktatur des Proletariats, diese politisch-wirtschaftliche Heilsforderung der Zeit, hat nicht den Sinn der Herrschaft um ihrer selbst willen und in Ewigkeit, sondern den einer zeitweiligen Aufhebung des Gegensatzes von Geist und Macht im Zeichen des Kreuzes, den Sinn der Weltüberwindung durch das Mittel der Weltherrschaft, den Sinn des Überganges der Transzendenz, den Sinn des Reiches. Das Proletariat hat das Werk Gregors aufgenommen. Sein Gotteseifer ist in ihm. Und so wenig wie er wird es seine Hand zurückhalten dürfen vom Blute. Seine Aufgabe ist das Schrecken zum Heile der Welt und zur Gewinnung des Erlösungsziels der staats- und klassenlosen Gotteskindschaft. So Naftas scharfe Rede. Die kleine Versammlung schwieg. Die jungen Leute blickten Herrn Settembrini an. An ihm war es, sich irgendwie zu verhalten. Er sagte: »Erstaunlich!« »Gewiss, ich gestehe meine Erschütterung. Ich hätte das nicht erwartet. Roma locuta. Und wie hat es gesprochen? Vor unseren Augen hat er ein hieratisches Salto Mortale vollführt. Wenn das ein Widerspruch im Beiwort ist, so hat er ihn zeitweilig aufgehoben. Ah ja, ich wiederhole, es ist erstaunlich. Halten Sie Einwendungen für denkbar, Professor? Einwendungen lediglich vom Standpunkt der Konsequenz?« Sie bemühten sich vorhin, uns einen christlichen, auf der Zweiheit von Gott und Welt beruhenden Individualismus begreiflich zu machen und uns seinen Vorrang vor aller politisch bestimmten Sittlichkeit zu beweisen. Wenige Minuten später treiben Sie den Sozialismus bis zur Diktatur und zum Schrecken. Wie reimt sich das? Gegensätze, sagte Nafta, mögen sich reimen. Ungereimt ist nur das Halbe und Mediokre. Ihr Individualismus, wie ich mir schon anzumerken erlaubte, ist eine Halbheit, ein Zugeständnis. Eigentlicher Individualismus verträgt sich mit bindungsvollster Gemeinschaft recht wohl. Anonym und gemeinsam ist er, sagte Hans Castorp. Settembrini sah ihn mit großen Augen an. »Schweigen Sie, Ingenieur«, befahl er mit einer Strenge, die auf Rechnung seiner Nervosität und Anspannung zu setzen war. »Unterrichten Sie sich, aber produzieren Sie nicht.« »Es ist genug«, erklärte Herr Settembrini mit leicht bebender Stimme, indem er Tasse und Teller von sich schob, die übrigens leer waren, und sich vom seidenen Sofa erhob. »Es ist genug für heute. Genug für einen Tag, wie mir scheint. Professor, wir danken für die schmackhafte Bewirtung, für das sehr spirituelle Gespräch. Meine Freunde vom Berghof hier, ruft die Kur. Kommen Sie, meine Herren. Addio, Padre.« Jetzt hatte er Nafta gar Padre genannt. Hans Castorp vermerkte es mit hohen Augenbrauen. Man ließ es geschehen, dass Settembrini den Aufbruch leitete, über die Vettern verfügte und nicht in Frage kommen ließ, ob Nafta vielleicht sich anzuschließen wünsche. Die jungen Leute verabschiedeten sich, ebenfalls dankend, und wurden wiederzukommen ermutigt. Sie gingen mit dem Italiener, nicht ohne dass Hans Castorp das Buch »De Miseria Humanae Conditionis«, einen morschen Pappband, leihweise mit auf den Weg bekam. Dann gingen sie alle drei. Der Schriftsteller hatte sich erboten, die Vettern heimzugeleiten. Sie schwiegen ein Stück Weges, aber ihr Schweigen handelte von Nafta, und Hans Castorp konnte warten. Er war gewiss, dass Herr Settembrini auf seinen Hausgenossen zu sprechen kommen werde, ja, dass er zu diesem Zwecke mit ihnen gegangen sei. Er täuschte sich nicht. Nach einem Aufatmen, das einem Anlauf gleichkam, begann der Italiener: »Meine Herren, ich möchte Sie warnen.« Da er eine Pause eintreten ließ, so fragte Hans Castorp natürlich mit falscher Verwunderung: »Wovor?« Er hätte wenigstens fragen können: »Vor wem?« Aber er fasste sich unpersönlich, um seine ganze Unschuld zu bekunden, während doch sogar Joachim genau Bescheid wusste. vor der Persönlichkeit, deren Gäste wir soeben waren, antwortete Settembrini, und deren Bekanntschaft ich Ihnen gegen Wunsch und Absicht vermittelt habe. Sie wissen, der Zufall wollte es, ich konnte nicht umhin. Aber ich trage die Verantwortung und trage schwer daran. Es ist meine Pflicht, Ihre Jugend wenigstens auf die geistigen Gefahren hinzuweisen, die sie im Umgang mit diesem Manne läuft, und Sie übrigens zu bitten, den Verkehr mit ihm in weisen Grenzen zu halten. Seine Form ist Logik, aber sein Wesen ist Verwirrung. »Na, allerdings«, meinte Hans Castorp, »so ganz geheuer sei es ja wohl gerade nicht mit Naphta. Ein bisschen sonderbar muteten seine Reden wohl manchmal an. Es hätte ja geradezu geklungen, als wollte er wahrhaben, dass die Sonne sich um die Erde drehe. Erklären Sie mir aber nun erst einmal eines«, fuhr er fort, »da hat nun dieser Herr Naphta, ich sage dieser Herr, um anzudeuten, dass ich durchaus nicht unbedingt mit ihm sympathisiere, sondern mich im Gegenteil innerlich höchst reserviert verhalte, woran Sie wohltun«, rief Settembrini dankbar. »Da hat er nun also eine Menge gegen das Geld geredet und dabei, er selbst, entschuldigen Sie, aber er muss doch, es ist ja eine Überraschung sondergleichen, wenn man so bei ihm eintritt, all die Seide«, »Ah ja«, lächelte Settembrini, »das ist eine charakteristische Geschmacksrichtung. Die schönen alten Möbel«, erinnerte sich Hans Castorp weiter, »die Pietà aus dem 14. Jahrhundert, der venezianische Kronleuchter, der kleine Haiduck in Livree und beliebig viel Schokoladebaumkuchen gab's auch. Er muss doch für seine Person«, »Herr Naphta«, antwortete Settembrini, »ist für seine Person so wenig Kapitalist wie ich.« »Aber«, fragte Hans Castorp, »es ist nun ein Aber fällig in Ihrer Rede, Herr Settembrini. Nun, die dort lassen keinen darben, der zu Ihnen gehört.« »Wer, die dort?« »Jene Väter.« »Väter? Väter? Aber Ingenieur, ich meine die Jesuiten.« Das gab eine Pause. Die Vettern zeigten größte Betroffenheit. Hans Castorp rief, »Was, Himmelkreuz verflucht nochmal! Der Mann ist ein Jesuit?« »Sie haben es erraten«, sprach Herr Settembrini fein. »Nein, nie im Leben hätte ich... Wer kommt denn auf sowas? Darum also haben Sie ihn Padre tituliert.« »Das war eine kleine Höflichkeitsübertreibung«, entgegnete Settembrini. »Herr Naphta ist nicht Pater. Die Krankheit ist schuld daran, dass er es vor der Hand nicht so weit gebracht hat.« »Donnerkeil«, murmelte Hans Castorp, »und ich habe überhaupt nicht gewusst und gedacht, dass es sowas in allem Ernste noch gäbe. Ein Jesuit, ja so.« Sie hatten das Sanatorium erreicht. Auf der Plattform vorm Hause blieben sie noch etwas stehen, bevor sie sich trennten, traten zu einer kleinen Gruppe zusammen, während ein paar Patienten, die am Portal herumlungerten, ihrem Gespräche zusahen. Herr Settembrini sagte, »um es zu wiederholen, meine jungen Freunde, ich warne Sie. Ich kann Ihnen nicht verwehren, die einmal gemachte Bekanntschaft zu kultivieren, wenn die Neugier Sie dazu treibt. Aber wappnen Sie Herz und Geist dabei mit Misstrauen. Lassen Sie es niemals fehlen an kritischem Widerstand.« Es war der erste Besuch der Vettern bei Naphta, dessen Verlauf wir hier festhielten. Seither waren demselben zwei oder drei weitere gefolgt, einer sogar in Abwesenheit Herrn Settembrinis. Und auch sie lieferten dem jungen Hans Castorp Stoff zur Betrachtung, wenn er, indes das Hochgebild, genannt Homo Dei, seinem inneren Auge vorschwebte, an dem blaublühenden Ort seiner Zurückgezogenheit saß und regierte.